Was ist denn daran Erfreuliches? Das ist eine Krankheit und eine gefährliche noch dazu. Ah, darauf wollen Sie hinaus. Ich gebe zu, dass es eine Krankheit ist, wie schließlich alles, das Maß überschreitende. Und hierbei muss man ja unbedingt das Maß überschreiten. Aber das ist doch erstens bei dem einen so und bei dem anderen anders. Und zweitens soll man selbstverständlich in allem Maß halten. Eine schäbige Berechnung. Aber was soll man denn tun? Wenn es das nicht gäbe, müsste man sich möglicherweise erschießen. Ich gebe zu, dass ein anständiger Mensch nicht anders kann, als sich zu langweilen. Das ist seine Pflicht, aber dennoch. Und Sie könnten sich erschießen? Ach, hören Sie doch auf, wehrte Svidrigailow mit Widerwillen die Frage ab. Tun Sie mir den Gefallen und reden Sie nicht davon, fügte er hastig hinzu und sogar ohne den gewissen Hochmut, der sich in allen seinen früheren Worten geäußert hatte. Selbst sein Gesicht schien sich im Augenblick verändert zu haben. Ich gestehe diese unverzeihliche Schwäche ein, aber was soll ich tun? Ich fürchte den Tod und liebe es nicht, wenn von ihm gesprochen wird. Wissen Sie, ich bin zuweilen ein Mystiker. Ach so, Marfa Petrownas Erscheinung als Gespenst. Erscheint sie Ihnen noch manchmal? Erinnern Sie mich nicht daran. Hier in Petersburg noch nicht, holt sie der Teufel. Nein, lassen Sie uns lieber von diesem, Ach, ich habe leider wenig Zeit, kann nicht lange bei Ihnen bleiben, schade. Ich hätte Ihnen etwas mitzuteilen. Was haben Sie denn vor? Eine Frau? Ja, eine Frau. Ein ganz unerwarteter Zufall. Aber das meine ich nicht. Und Sie merken gar nicht, wie widerlich das alles ist? Sie haben wohl die Kraft zu widerstehen schon eingebüßt. Aber Sie haben diese Kraft, ja? Sie setzen mich in Erstaunen, Rodion Romanowitsch, obschon ich im Voraus wusste, dass es so kommen würde. Sie sprechen zu mir über Laster und über Ästhetik. Sie, der Schillerianer, Sie, der Idealist. Das muss natürlich alles so sein, und es wäre erstaunlich, wenn es anders wäre. Wenn es einem aber wirklich begegnet, kommt es einem doch sonderbar vor. Ach, schade, dass ich so wenig Zeit habe, denn Sie sind doch ein äußerst interessantes Subjekt. Ja, apropos, Sie lieben doch Schiller. Ich liebe ihn heiß und innig. Was sind Sie im Grunde doch für ein überheblicher Schwätzer? Sagte Raskolnikow angeekelt. Nein, das bin ich weiß Gott nicht, antwortete Svidrigailow unbefangen auflachend. Doch, ich will es nicht bestreiten. Ich mag ein Schwätzer sein, ja, doch warum soll man nicht große Reden führen, solange es niemanden schadet?